بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من يأتي جشوس في مخن ويت متونتقام غاية فون تونت فاجن أنتوت نسو أقيدة من تفنفتين فاجة واس إست بفايس دس أصوات إسلام mit den fünf Säulen des Islams definiert wurde, wenn es das Wort im Detail betrachtet wird. Also, wer hat gesagt, dass die fünf Säulen, dass die zwei zusammen den Islam ergeben, sozusagen? Und ja, ne, die Sachen kamen schon vorher, die ich schon erwähnt hatte, inshallah ta'ala. Hier kommen nochmal extra Beweise. Und das sind die authentischen Beweise, die dafür, die man finden kann, inshallah ta'ala. Es gibt natürlich noch mehr, aber der Autor hat sich hier mit zwei begnügt. Und das sind einmal der Hadith Jibril, wie schon erwähnt, als der Engel Jibril a.s. zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt und ihn fragt, was ist Islam? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Islam ist, dass du bezeugst, dass es einen einzigen, dass Allah der Einzige ist, der angebetet werden darf, und dass Muhammad sein Dien und Gesandt ist, so das Gebet zu verrichten, dass er diese Kehr zu entrichten, den Ramadan zu fasten und die Pilgerfahrt oder die Hajj eben nach Mekka zu unternehmen, wenn man dazu in der Lage ist. Der Hadith bei Bukhari Muslim. Und ein Hadith, der weiterer Beweis ist, findet man in Sahih Muslim und ebenfalls auch in Bukhari. Beide Hadithe kann man auch finden bei Arba'in al-Nawawi, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, von Abdullah ibn Umar ist dieser Hadith überliefert, soweit ich weiß. Naam, der Hadith ist von Abdullah ibn Umar überliefert, wo es heißt, Buni al-Islamu ala khams, also dass der Islam auf fünf aufgebaut wurde. Das Zeugnis, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Dienen Gesandte ist, dass das Verrichten des Gebets, das Entrichten der Zakat, die Hajj und das Fasten im Monat Ramadan. Das sind die Beweise, dass die fünf Säulen zusammen den Islam ergeben. Na, barakallahu fikum fa jazakumullahu khairan, das benötigt eigentlich nicht mehr Erklärung, die Sache ist klar. Fa jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullah.